Kundgabe 2528. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.10.1942. Unvergänglichkeit, Kraft aus Gott, Schöpfung. Nichts kann im Weltall verloren gehen, denn alles ist Kraft aus Gott, die unvergänglich ist. Diese Unvergänglichkeit ist so nach unantastbar, so wie Gott als ewiges Wesen anerkannt wird. Die Unvergänglichkeit ist aber auch Erklärung für den Sinn und die Zweckmäßigkeit jeglicher Schöpfung. Denn da nichts verloren geht, muss die Schöpfung alles in sich aufnehmen, was aus Gott hervorgegangen ist, um nach endlos langer Zeit wieder zu ihm zurückzukehren. Und folglich muss auch die Schöpfung selbst etwas Unvergängliches sein, wenngleich sie in ständiger Veränderung begriffen ist. Sie kann wohl dem Auge als vergänglich erscheinen, sie ist aber im Grunde Unvergängliches Geistiges, also aus Gott hervorgegangene Kraft. Gottes Wille formte diese Kraft zu etwas Gegenständlichem, und seine Weisheit und Liebe gab diesem Gegenständlichen eine Bestimmung, weil jegliche Kraft sich zur Tätigkeit wandeln muss, so sie wirksam wird. Also ist auch die Schöpfung in immerwährender Tätigkeit. Sie verharrt nicht in Leblosigkeit, sondern sie zeugt von ständigem Leben, weil sie die von Gott ausgegangene Kraft in sich birgt, die zu ständiger Tätigkeit antreibt. Scheinbar nur ist die Tätigkeit gehemmt, das heißt, auf das Minimum herabgesetzt, und zwar bei den Schöpfungswerken, die dem menschlichen Auge als feste Form, als Gestein ersichtlich sind. Dennoch ist auch diese Form in ständiger Tätigkeit, denn auch sie bleibt nicht im gleichen Zustand, sondern ist in dauernder Veränderung. Jegliche Veränderung ist aber keine Vergänglichkeit des Alten, sondern dieses bleibt in seiner Ursubstanz bestehen, formt sich nur neu. Und selbst, was dem menschlichen Auge nicht mehr ersichtlich ist, ist noch, weil, was aus Gott ist, ewiglich nicht vergehen kann, sondern wieder zu Gott zurückströmt. Doch dass die Kraft zur Form wird, hat in Gottes Weisheit und Liebe seine Begründung, weil dadurch sich die Kraft in sich vermehrt und so immer verstärkter wirksam wird in dem Schöpfungswerk, das Gottes Liebe erstehen ließ, zur Aufnahme der von ihm ständig ausgehenden Kraft. Amen.